Nun hat jedoch die Forschung erwiesen, dass hier eine giftige und boshafte Entstellung Lamberts vorliegt. Nach anderen Quellen, die natürlich auch gefälscht sind, steht fest, dass es nichts als Fantasiegebilde Lamberts ist, wenn er den Sachsenaufstand und die Thüringer Zehntstreitfrage in nahe ursächliche Verbindung bringt. Wie konnte aber Lambert so etwas zusammenfaseln? Nun, auf diese Art der Motivation hatte er erreicht, dass gleich zwei Stämme als Heinrichs Feinde hingestellt werden konnten. Heinrich muss sich dem Plane des Romans gemäß Feinde schaffen, und finge er es noch so dumm an. Er will und muss zum Beispiel die Sachsen bis aufs Blut peinigen. Warum eigentlich? Angeblich darum, weil er diesen Stamm nun einmal nicht ausstehen konnte. Er kränkt also, wie es in Geschichtsbüchern so schön heißt, die sächsischen Fürsten durch hochfahrenden Stolz. Auf allen Bergen und Hügeln ließ er Burgen anlegen und erlaubte den Besatzungen im Land nicht nur zu rauben und zu plündern, sondern auch die sächsischen Frauen und Töchter zu misshandeln und zu schänden. Er sinnt förmlich auf Schändlichkeiten. Wir brauchen uns mit solchen Märchenerzählungen, denn nur das sind diese Berichte, nicht weiter aufzuhalten. Die Forschung ist bereits selbst zu der Erkenntnis gekommen, zu voller Sicherheit über diese Dinge wird bei der Beschaffung unserer Quellen kaum jemals zu gelangen sein. In den gefälschten Quellen erblickt man nämlich einen wahren Hexenbrodel der verschiedenartigsten, sich widersprechenden Meinungen. Die Haupttaktik der Fälscher konnten aber die Forscher nicht bemerken. Unser Geschichtenerzähler Lambert hat nämlich frischweg Heinrich IV. Angedichtet, was einst Heinrich I. veranlasst hatte, nämlich die Errichtung befestigter Plätze und Burgen. Heinrichs IV. Burgen sind eine dichterische Neuauflage von den Burgen Heinrichs I. Auch Lamberts verzwickter Zehntenstreit hat sein Vorbild in dem Tribut Heinrichs I. an die Ungarn, nach dessen Verweigerung die Ungarn in Thüringen und Sachsen einbrachen. Auch die sächsischen Reiterscharen in der wunderlichen Märchenschlacht an der Unstrut fehlen nicht. Der Anfang des Canossa-Romans war somit höchst mühselig und auf lächerlich plumpe Art zusammengestoppelt, wobei in den verschiedenen widersprüchlichen Quellen von mehrfacher Buchführung ergiebig Gebrauch gemacht wurde. Aber eins war erreicht: Heinrich IV. War als allseitig gehasster Tyrann hingestellt, der geradezu eine Genialität darin entfaltet, sich die Welt zum Feinde zu machen. Zweite Etappe des Romans. Dichterische Aufgabe: Heinrich IV. Muss von allen, aber auch wirklich und wahrhaftig von allen verlassen werden. Sonst kann er nämlich nach seiner Bannung nicht als einsamer Pilgersmann, nur von Frau und einem Getreuen begleitet, seinen Bußweg über die Alpen antreten. Prompt fallen also jetzt nach Gregors IV. Bannfluch alle deutschen Fürsten vom Könige ab. Erbitterte Feinde wie die Sachsen und Schwaben versöhnen sich ebenso prompt, die Ritter der beiden Heere geben sich unter Tränen den Friedenskuss. Alles tut sich einträchtig zusammen gegen Heinrich. In Tribur halten die Fürsten eine Zusammenkunft, setzen aber nun den bösen Tyrannenkönig nicht ab, sondern raten ihm gnädiglich an, schleunigst über die Alpen zu pilgern und sich vor dem Papste zu demütigen. Wenn er das nur tut, dann wollen sie alles Geschehene böse vergessen und Heinrich alle recht gern als König weiter anerkennen. Aber über die Alpen muss er pilgern. Er kann seine Buße nicht etwa in Deutschland tun. Wo bliebe da der Höhepunkt der Dichtung? Wo bliebe da Canossa? Nein, er muss unbedingt jenseits des Alpengebirges dem Papst vor die Füße fallen. Es überrascht uns nun gar nicht mehr im Geringsten zu hören, dass gerade über dieser erdichterten Fürstenversammlung in Tribur und über den Vorgängen im nahen Oppenheim, wo Heinrich sich damals aufgehalten haben soll, wieder ein solcher Dunst von Unmöglichkeiten und Widersprüchen lagert, dass die Forschung eingestehen muss: Hier findet sich kein Mensch durch. Meyer von Knonau bekennt: Gegenüber so ungenügenden, lückenvollen, sich widersprechenden Nachrichten ist es schwer, ja in manchen Dingen unmöglich festzustellen, was wirklich in Tribur und Oppenheim geschehen sei. Die Hauptquelle ist natürlich wieder der gut unterrichtete Lambert. Andere Quellen nennen den Ort der Versammlung entweder vorsichtigerweise gar nicht oder anders. Eine der schwierigsten Fragen, worüber sich die Forscher den Kopf zermartern, ist die: Was veranlasste die Fürsten, so plötzlich vom Äußersten abzustehen, nämlich Heinrich IV. Kurzerhand abzusetzen? Uns ist ja klar, warum die Fürsten dies nicht tun konnten, weil ja die Fälscher sich dann um den Höhepunkt ihres Romanes brachten. Heinrich musste und musste über die Alpen. Und nun hatte Heinrich aber immer noch bis Tribur Freunde, sogar noch ein Heer. Die Dichtung verlangt aber, dass der König allein seine Bußreise antrete. Unser Roman Heinrich sieht das auch ein. Und was tut er? Er entlasst alle ihm noch verbliebenen Getreuen, zahlreich herbeiströmenden neue Anhänger weist er zerknirscht ab. Er entlässt sogar sein Heer. Im Übrigen tut er nichts als bitten und flehen. Nun endlich haben die Fälscher ihren Romankönig dahin gebracht, dass er, der deutsche Lear, seine Fabelfahrt über das hohe Alpengebirge als einsamer Pilgersmann antreten kann. Ein unglaubwürdigerer Roman als die Canossa-Dichtung ist selten von einem Dichter zusammengeschustert worden. Mit der Erkenntnis der wahren Natur der gefälschten Canossa-Erzählung wird nun aber endlich und endgültig die größte Schmach der deutschen Königsgeschichte ausgetilgt. Um den vorgezeichneten Rahmen dieser Hefte nicht zu sprengen, musste mancher Beitrag zum Thema der universalen Fälschungsaktion vorläufig zurückgestellt werden. In späteren Veröffentlichungen wird die Aktion nach neuen Gesichtspunkten, insbesondere nach der archäologischen Seite hin, erörtert werden. Ende des Buches.